Stichwort Irak, das Schicksal der, ich glaube, 44 sind es, UNO-Inspekteure, die dort nach Massenvernichtungswaffen suchen und die zurzeit in Bagdad festgehalten werden. Ist hier im Laufe des heutigen Abends Ihrer Zeit noch mit einer Entschließung zu rechnen? Das ist schwer absichtbar. Die Situation in Irak, in Bagdad, hat sich ja nicht verändert. Im Gegenteil, mittlerweile haben 200 irakische Soldaten die UNO-Beamten, die 44 UNO-Inspektoren, umstellt. Iraks Außenminister hat erneut die Forderung des Weltsicherheitsrates zurückgewiesen, die UN-Inspektoren mit den beschlagnahmten Dokumenten, und darauf kommt es an, freizulassen. Der Außenminister Ahmed Hussein hat in einem Gespräch, das er heute hier mit Generalsekretär Peres de Cuellar geführt hat, stattdessen die Rückgabe der Dokumente gefordert. Bagdad behauptet ja, es handelte sich dabei um Personalakten, die die UN nicht konfiszieren dürfe. Die UN sieht das anders und die entsprechende Resolution ist in dieser Frage auch eindeutig. Die UN darf solche Personalakten, selbst wenn es denn welche wären, beschlagnahmen. Gleichwohl handelt es sich offensichtlich, weiß Gott, nicht nur um Personalakten. Der amerikanische Stabschef Colin Powell, Amerikas oberster Militär, erklärte hier, die Inspektoren seien auf eine Datengoldmine gestoßen, die Beweise, dass Irak ein Atomwaffenprogramm gehabt habe. Die Amerikaner lassen auf der anderen Seite durchblicken, dass sie die Situation sehr, sehr ernst sehen. US-Botschafter Thomas Pickering meinte, die Entwicklung sei ausgesprochen besorgniserregend und werde zu weiteren Konfrontationen zwischen Irak und dem Sicherheitsrat führen. Und die USA haben ja auch schon gesagt, sie wollten sich alle Optionen offen halten, und sie haben ja auch inzwischen mit der Entsendung von Patriot-Raketen und dem zuständigen Personal nach Saudi-Arabien in diesem Falle begonnen. Heißt das, es könnte ein weiteres gemeinsames Vorgehen in Abstimmung mit der UNO geben? Genau das will man im Moment eigentlich nicht offen sagen. Man möchte nicht ein Ultimatum zum Beispiel an Saddam Hussein stellen, denn das würde ihm die Gelegenheit geben, genau bis dorthin zu pokern. Man möchte ihm im Ungewissen lassen, die Aufstellung der Patriot-Raketenbatterien in Saudi-Arabien wird etwa 3 bis 4 Tage in Anspruch nehmen. Vorher ist mit Sicherheit nicht mit einer militärischen Aktion zu rechnen. Der britische Botschafter, man sei davon gegenwärtig noch entfernt, schloss aber auch entsprechende Schritte auf keinen Fall aus. Dankeschön, Tilman Rascher nach New York. In Jugoslawien selbst hat sich der am Wochenende vereinbarte Waffenstillstand auch heute als brüchig erwiesen. In den kroatischen Krisengebieten hätten die Zwischenfälle sogar an Intensität zugenommen, heißt es. Positiv zu vermelden, das Treffen zwischen Verteidigungsminister Kadijevic und den Präsidenten von Serbien und Kroatien Milosevic und Tudjman. Zur Lage Gustav Schalupa. Das neuliche Treffen des kroatischen und serbischen Präsidenten sowie des jugoslawischen Verteidigungsministers kam überraschend. Erst Mittag bestätigte der Kommandeur des 1. Armeekorps, General Raschet in Zagreb, dass um die Flugerlaubnis einer Regierungsmaschine nachgesucht wurde, die man auch erteilte. Etwas später dann, dass der kroatische Präsident Franjo Tudjman mit dem Verteidigungsminister General Kadijevic zusammentreffen werde. Der Ort des freien Treffens wird nach wie vor geheim gehalten, obwohl es längst beendet ist. In einer gemeinsamen Erklärung wird festgestellt, dass der Frieden im Lande durch Einhaltung des Waffenstillstandes stabilisiert werden müsse, als Voraussetzung für eine gerechte politische Lösung der Probleme. Der Text entspricht dem Waffenstillstandsabkommen von Igalo, das Lord Carrington als Vorsitzender der EG-Jugoslawien-Konferenz vorige Woche ausgehandelt hatte, ohne dass jetzt etwas Neues hinzugekommen wäre. An der militärischen Lage hat sich auch nicht viel verändert. Die Tatsache, dass die Präsidenten der Republiken von Serbien und Kroatien bei der Armee um Flugerlaubnis nachsuchen müssen, zeigt, wer das Sagen in Jugoslawien letztlich hat.